WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir schon wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Heute Nacht eine freie Themennacht. 0800 220 5050. So erreicht ihr uns. Und ja, ich frage euch, über was ihr Lust habt, euch mit mir zu unterhalten. Oder mailt uns domian@wdr.de. Und es geht sofort los mit Sascha. Und Sascha ist 31. Guten Morgen, Sascha. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Sascha, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, ich freue mich auch sehr, mit dir unterhalten zu können. Ist mir eine große Ehre. Und ja, mein Problem ist, ich leide unter Zwangsstörungen. Mhm. Seit wann schon? Ja, klassischerweise geht es ja eigentlich so in der Jugend los, aber da ist das noch nicht so immanent, dass man von einem so großen Leidensdruck sprechen müsste. Es fing dann so an, dass im Jahre 2004, 2005 ich unter einer sehr starken Depression erkrankt bin und infolgedessen, nach Abklingen dieser starken Depressionsepisode, bin ich dann in so eine Zwangserkrankung reingerutscht, die dann so einen großen Leidensdruck in meinem Leben ausgelöst hat, dass ich im Endeffekt kein gesundes Leben mehr führe. Erzähl mir etwas über die Zwangserkrankung. Was für Zwänge sind das? Ja. Die changieren immer so, ne? Also man kann nicht sagen, dass die nur auf einen Bereich sich erstrecken, sondern das wechselt von Jahr zu Jahr und sag mal ein paar Beispiele, was alles so auftritt an Zwängen. Ja, das sind ritualisierte Handlungen, dass man Sachen wiederholt ausführen muss oder also mehrfach, der Klassiker. Der Klassiker. Mehrfach muss man irgendwelche Sachen ausführen. Oder man muss zum Beispiel, wenn man irgendwelche Zahlen sieht, dann zu diesen Zahlen speziell, dann kriegt man dann irgendwie so einen Reiz und sagt, ja, das sind jetzt gute Zahlen, das sind schlechte Zahlen. Ja. Und was ganz interessant ist, gestern Abend lief dazu noch ein Film im RBB von Oliver Sechting, das ist der Lebensgefährte von Rosa von Braunheim. Mhm. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Rosa von Braunheim natürlich, ja. Ja, klar, ja. Genau. Und sein Lebensgefährte, der hat dieselbe Erkrankung und der hat dazu einen Dokumentarfilm gedreht. Mhm. Es ging darum, die wollten eigentlich einen Film drehen in New York über Künstler. Aber die Erkrankung von Oliver Sechting hat dieses ganze Projekt so überschattet, dass das zentrale Thema des Films geworden ist. Okay, lass uns aber zentral über dich reden, Sascha. Ja. Also, dass du ritualisiert immer wieder Dinge machst, die eigentlich schon erledigt sind. Das hast du gerade gesagt, dass du, wenn du Zahlen siehst, zwanghaft irgendwelche Kombinationen machen musst oder die Zahlen bewertest in gute oder schlechte Zahlen. Ja, genau. Was noch? Gibt es einen Waschzwang zum Beispiel? Nee, sowas nicht. Also das sind eher so mentale Zwänge. Zum Beispiel irgendwelche Gegenstände anfassen zu müssen. Also du kennst ja bestimmt auch die Sendung Monk, ne? So ein bisschen fühle ich mich dann auch, ne? Also irgendwie Sachen berühren zu müssen, Knöpfe drücken zu müssen, aber was völlig irrelevant ist und teilweise auch ins Gefährliche ausartet, ne? Also was war das Gefährlichste, was du bisher schon gemacht hast? Ja, also gefährlich ging es erstmal da, so gefährlich für so dass irgendwie Lebensgefahr für andere oder so entstehen könnte, war es erstmal nicht. Aber zum Beispiel irgendwelche Alarmknöpfe zu drücken oder so, und das ist ja auch schon, ne, das sorgt ja dann auch für Aufmerksamkeit und für unangenehme Situationen. Du bist irgendwo unter Druck, hast den Zwang, einen Alarmknopf zu drücken. Ja, genau. Wo hast du denn schon einen Alarmknopf gedrückt? Ach, zum Beispiel im Aufzug am Bahnhof und dann denkt man sich auch, ne, was soll das? Einfach nur, um irgendwie diesen Adrenalinausstoß zu kriegen. Ne, da irgendwie, hast du im Zug auch schon mal die Notbremse gezogen? Nee, aber dieser Gedanke kam auch schon mal vor. Das ist das Perplexe. Man denkt sich, das bringt eigentlich gar nichts, aber das kam auch schon mal im Kopf, der Reiz auf. Naja, Hast du dich denn durch eine zwanghafte Aktion selbst schon in Gefahr gebracht? Vielleicht sogar in Lebensgefahr gebracht? Ja, das ist leider der Fall. Und zwar habe ich schon in meiner Mietwohnung mich aus dem Fenster gelehnt und an die Regenrinne gelehnt und da dran gehangen. Wie? Du hast dich... Ja, das glaubt man nicht, ne? Das denkt man, das ist ganz absurd. Ja, nehmen wir nicht. Ich versuche es mir mal vorzustellen. Du hast dich aus dem Fenster rausgehängt und dann hast... Ja, genau. Rausgelehnt dann, und hast dich dann an die Regenrinne rangehängt. Genau. Hast dich nur mit den Händen festgehalten. Ja, genau. Der ganze Körper war draußen. Ja, genau. Um einfach diesen Adrenalinausstoß und diesen Kontrollverlust zu erspüren, ja, okay, du, die Möglichkeit bestünde, dass das abknickt, dass du da runterfallen könntest, ja, okay. Okay, damit ich es mir noch besser vorstelle, die Regenrinne war oberhalb deines Fensters. Ja, genau, das ist die oberste Mietwohnung. In welchem Stockwerk? In der dritten Etage. Und dann hingst du da an der... Regenrinnen sind ja in der Regel gar nicht mal so fest, so sehr befestigt. Ja, genau, also... Das war einfach so, ne, also es könnte sein, man fällt da runter oder auch nicht, aber... Hat dich jemand gesehen und hat jemand... Ja, animiert? Das ist perplexer, das ist wiederholt gewesen. Ich habe gesehen, dass Menschen aus den anderen Fenstern rausgeschaut haben und da denke ich mir eigentlich, theoretisch, ich als ein ethisch-moralisch verantwortlicher Mensch müsste da schon einschreiten und Krankenhaus oder Polizei rufen, aber das hat niemand getan. Da denke ich mir eigentlich, ja, und das ist... Allerdings wundert mich das auch. Eigentlich hätte man sofort jemanden rufen müssen. Wie lange, ja, das ist indolent, ne? Aber gut. Wie lange hingst du denn da? Ja, nicht minutenlang, aber einige Sekunden, ne? Dann hat man sich dann wieder herein verfrachtet ins Sichere, weil man ja eigentlich ist das nicht das Bedürfnis herabzustürzen, aber diesen Adrenalinkick zu kriegen. Wenn du solche Sachen schon machst, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was du sonst auch noch so auf der Straße oder irgendwo machen könntest, um dir diesen Kick zu geben. Ja, aber dazu muss ich sagen, jetzt gerade wo jetzt die Situation jetzt aufkam in den Medien mit der Rückführung der Toten aus dem Flug 4U9525 oder wie er hieß. Also sowas, das finde ich wiederum, das ist eine Stufe drüber. Ich würde nie im Leben darauf kommen, andere Menschen, die nichts verschuldet haben, in Mitleidenschaft zu ziehen. Also das hoffe ich, davon weiß ich, ich auch gar nicht. Ja, genau. Mit deiner eigenen Person könntest du ja auch viele andere noch sehr gefährliche Dinge tun, die du Gott sei Dank noch nicht getan hast. Ja, klar. Wenn die Dachrinne das Gefährlichste war. Wie lebst du, Sascha? Lebst du alleine? Ja, genau. Also seit 2-3 Monaten lebe ich alleine in einer Mietwohnung. Du hattest deine Beziehung vorher? Die Beziehung, ja, die ging 9 Jahre lang und die hat sich auch im Grunde auch durch meine Erkrankung dann beendet. Und das ist ja auch eine große Belastung für eine Beziehung, wenn jemand eine solche Zwangserkrankung hat. Ja, absolut. Also man hat gemerkt, das lief einfach nicht mehr rund und diese Erkrankung hat einen sehr großen Raum eingenommen in der Beziehung und das hat für beide Parteien dann natürlich nicht mehr funktioniert. Ja. Und Kannst du arbeiten? Ja, kann ich. Was machst du beruflich? Ich bin kaufmännischer Angestellter in einem sehr großen Unternehmen und das funktioniert einigermaßen gut, aber... Was mich sehr wundert, wenn du kaufmännischer Angestellter bist und so eine Zahlenzwanghaftigkeit auch hast, wenn du dann in den Unterlagen verschiedene Zahlen siehst aus deinem Betrieb, ist das nicht für dich dann gleich wieder belastend, dass du die Zahlen irgendwie kombinieren musst oder... Ja, nee, so ist das nicht. Dann versuche ich zu funktionieren, aber dann ist das auch so, dass ich zum Beispiel irgendwelche Bewegungsabläufe ausführen muss oder irgendwie dann auch einen Knopf drücken muss oder ich stehe dann auf und laufe dann irgendwo hin. Aber das ist sehr, sehr unangenehm für mich. Und was sind das für Bewegungsabläufe, die du wiederholen musst? Wenn dann so eine ganz schlimme Anspannungssituation entsteht, dann gehe ich zum Beispiel einfach raus und muss dann zur Toilette oder komme dann rein und drückt dann einen Knopf. Also, einen Knopf, meinst du einen Knopf an deiner Kleidung? Den drückst du? Knopf an meistens sind das dann elektrische Einrichtungen, ne, so Klimaanlage. Ach so, oder? Ja. Sascha, jetzt hast du uns einige Beispiele schon erzählt und ich ermesse, dass das sehr, sehr belastend ist und dein Leben massiv bestimmt. Was tust du dagegen? Ja, ich habe schon 2-3 Therapieanläufe versucht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, entweder hing das mit der Qualität der Therapeuten zusammen oder mit meiner Einstellung dem gegenüber, aber es hat nie wirklich gefruchtet. Wie lange warst du denn in diesen Behandlungen? Zwischen 6 bis 9 Monaten war das und ich habe das Gefühl gehabt, meistens, also beim ersten Mal war es so, dass man gegen eine Wand geredet hat, der Therapeut hat die Augen verdreht und man hat sich dann gedacht, man fühlt sich ein bisschen veralbert bei den zweiten Versuchen hat es dann auch nicht wirklich gefruchtet. War das in einer Klinik oder ambulant? Nee, also da war ich nie, zum Glück bisher, vielleicht auch nicht zum Glück, ja. Vielleicht hätte man das noch mal machen müssen. Mhm. Ich habe auch gehört, dass da diese Christoph Donier Klinik sehr berühmt vielleicht. Ist. Ja, aber das ist auch eine Privatklinik, ne, das muss man auch mal gucken, ob man da irgendwie die Behandlungskosten erstattet bekommt. Aber bei einer verhaltenstherapeutischen Behandlung hat das nie wirklich funktioniert. So, Sascha, was ist jetzt die Lehre daraus? Die Lehre, wir haben jetzt gehört, du weißt selbst, dass du viele Jahre dann leidest, dass du kein normales und entspanntes und schönes Leben führen kannst. Deine Beziehung ist kaputt gegangen, du hast 2 Therapieversuche gemacht, die sind gescheitert. Jetzt deutet alles darauf hin, es schreit ja nur geradezu danach, einen dritten Anlauf zu unternehmen. Von alleine wird es nicht gehen. Absolut. Das habe ich jetzt auch unternommen. Das Problem ist, dass die kassenärztlichen Psychotherapeuten nicht verfügbar sind und da wäre eine privatärztliche Behandlung möglich. Nur die Krankenkasse versucht das abzuschmettern. Mhm. Das ist ja auch wieder so eine perplexe Situation. Ne? Vielleicht wäre dennoch auch ein Klinikaufenthalt in deinem Fall nicht schlecht. Habe ich in Erwägung gezogen. Nur Domian, du musst es auch verstehen, man reißt sich da ja schon sehr stark aus dem Leben raus. Ne? Man ist in einem beruflichen Kontext eingebettet, diese ganze Sicherheit. Wenn man da jetzt einmal raus ist, das ist sehr schwierig. Dennoch ist das eine so gravierende Erkrankung, da muss man vieles in Kauf nehmen, um da rauszukommen, weil es ist wert, das in Kauf zu nehmen. Ich möchte dir auf jeden Fall raten, Sascha, in welcher Form auch immer, unternimm was. Du bist 31 Jahre alt. Du wirst sonst in diesen Zwängen untergehen und die Zwänge werden dein Leben beherrschen. Und ich bin schon untergegangen. Naja, also beherrschen schon völlig mein Leben. So, das heißt, es muss das Ruder rumgezogen werden, damit du wieder dein Leben beherrschst. Ich zweifle, dass das möglich ist, aber natürlich die Hoffnung stirbt zuletzt. Da darfst du nicht zweifeln. Du musst da mit Hoffnung rangehen. Wenn du mit großem Zweifel dran gehst, schaffst du es nicht. Das ist immer in solchen Situationen so. Du musst mit vollem Elan rangehen. Und ich glaube, wenn du mit vollem Elan rangehst, hast du eine gute Chance, das zu schaffen. Ja, ich hoffe das. Aber ich merke, trotz einer gewissen Vernunftgabe, die in meinem Kopf herrscht, merke ich, dass ich fühle mich manchmal so wie ein Kind, also als ob mein Gehirn gewissermaßen degeneriert ist und das nimmt dann die Kontrolle über mich und ich kann da nichts gegen ankommen. Also okay. Das ist Katastrophe. Jetzt würde ich meine Psychologin erstmal beraten, was für eine Art von Therapie für dich doch das Beste vielleicht wäre oder welche Klinik und wie lange du in eine Klinik gehen solltest und so weiter. Dafür ist sie gut ausgerüstet, dir das zu sagen. Und ihr könnt natürlich auch noch weitersprechen. Mein Wunsch oder mein Tipp für dich ist, tu auf jeden Fall irgendwas, mach irgendwas, Sascha. Ja. Ich bitte dich aufzulegen und die Alexandra ruft dich gleich zurück. Alles klar, super. Von Herzen alles Gute, Sascha. Danke, Domian. Tschüss. Hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Dankeschön, das freut mich sehr. Alles Gute. Danke sehr. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050 und es geht weiter. Mit hier hängt irgendwas. Mit Kevin. Und Kevin ist 24. Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen, Domian. Hallo. Über was reden wir beide? Es geht bei mir um die Tatsache, dass ich indirekt quasi ein Doppelleben führe. Zunächst erstmal vorab, ich bin homosexuell und ja, das ist halt so, dass ich halt in meinen jungen Jahren, mein Coming Out war halt auch sehr spät, ich bin mit 19, habe ich mich erst geoutet und habe halt für mich selber festgestellt, okay, du bist halt schwul, hab auch hetero, hab eine Beziehung vor mir, dies, das. Und, was, du hattest eine Hetero-Beziehung? Ja, ich war mit einer Frau 2,5 Jahre zusammen. Mhm, okay. Und habe halt, wie gesagt, erst mit 19 mein Coming-out gehabt und habe dann halt erstmal direkt, sag ich mal, die schwule Szene halt geschnuppert und dann halt auch direkt die volle Bandbreite in Köln. Und ja, und dann ist es so, dass ich dann halt irgendwo auch angefangen habe, Blut zu lecken und im wahrsten Sinne des Wortes dann halt mit den Leuten dann halt sehr schnell auch sexuellen Kontakt hatte. Okay. Was dann darauf hinaus ging, dass ich dann halt quasi, ja, seit diesem Anfang quasi bis heute regelmäßig Geschlechtsverkehr habe mit, ja, mehreren Männern. Also du hast ein promiskes Sexleben. Ja. Du treibst dich rum und hast, wie viel Sexpartner hast du in der Woche? Puh, ja, in der Woche kann man es sagen, 7. Also es sind täglich eigentlich mindestens einer. Jeden Tag ein anderer Mann? Ja, richtig, genau. Wo genau lernst du die Leute kennen? Und da gibt es diverse Plattformen im Internet und ja. Und wo und wie triffst du dich dann mit denen? Ja, entweder dann halt bei mir oder halt bei denen. Oder halt, je nachdem wie es die Zeit halt auch zulässt, gibt es ja auch Saunen zum Beispiel. Dann geht man in eine Sauna unter anderem. Ja, solche Lokalitäten sucht man dann halt zum Beispiel auch aus. Am Wochenende geht's in irgendwelche Bars oder Diskotheken? Richtig, genau. Das fängt dann, sag ich mal, ganz harmlos an. Man geht halt mit ein paar Kumpels irgendwo feiern und feiert oder dann lässt dann die Nacht irgendwo in der Sauna beispielsweise aufklingen und hat dann da dann entsprechend seinen Spaß. Macht dir das Spaß? Jeden Tag mit dem anderen Typ? Ja. Ja. Doch. Das hat auch schon irgendwo so einen Reiz. Das reizt mich schon. Wobei, das kann natürlich, sowas kann natürlich sehr schnell umschlagen in eine Sucht. Ja, das ist das auch, was ich mich schon so langsam frage, ob das mittlerweile schon irgendwo krank ist oder ob das einfach nur so dahergedacht ist, so nach dem Motto, ja gut, ich bin jung, ich nutze es halt einfach nur aus. Also mit 19 Jahren Coming Out und wenn es danach dann direkt losgegangen hat, bist ja dann schon 5 oder 4 Jahre zumindest richtig dick im Geschäft. Dann kann man sich schnell zusammenrechnen, mit wie vielen Kerlen du schon Sex hattest. Schützt du dich immer? Das ist auch gelegentlich der Fall. Also wie? Es ist nicht immer der Fall, dass es ich mich ist nicht schütze. Immer. Es ist ja. Nicht immer. Ist das nicht klares Gesetz bei dir? Nicht unbedingt, nein. Bist du bescheuert? Entschuldige, wenn ich so sage. Ja. Also, weißt du, Geilheit in allen Ehren. Aber du spielst mit deinem Leben und deiner Gesundheit. Ja, das ist richtig, genau. Aber wenn man dann, sag ich mal, betrunken ist oder sowas, dann fällt einem das unter anderem auch nicht mehr auf. Ja, nee, da muss so besoffen kann man, darf man gar nicht sein, dass man das nicht als feste Regel im Kopf hat. Ja. Verstehe ich nicht, wie leichtfertig du da rangehst. Ich gehe mir davon aus, dass du gerne auch noch die nächsten Jahrzehnte leben möchtest und gesund sein möchtest. Ja, sicherlich, klar. Und da gibt es ja, wie gesagt, das ist halt irgendwo auch ein Reiz, weil es halt einfach auch, sag ich mal, besser sich auch anfühlt. Ne? Ja gut, aber das ist kein Argument. Das ist wirklich ein Argument. Und wenn du dich so promisk verhältst, steigt ja die Chance um ein mehr und mehr und mehrfaches, dass du dir irgendetwas Schlimmes holst. Dass du dir HIV holst, dass du dir Hepatitis C holst, dass du Syphilis holst, weiß ich nicht. Naja, also ich lasse mich auch regelmäßig testen. Das sind alle 3 Monate, wo ich dann meine Tests mache. Kevin, der Test nutzt auch nichts, wenn du es hast. Dann ja, hast gut, es. Klar. Ja, dann hast du es. Ja. Wieso eigentlich Doppelleben? Ja, Doppelleben in der Form, weil ich habe halt vor 3 Jahren, Pi mal Daumen sind es 3 Jahre her, jemanden kennengelernt und daraus hat sich da am Anfang eine Liebesaffäre halt entwickelt. Mittlerweile ist es eine richtig gute Freundschaft geworden. Mhm. Und also ihr seid nicht zusammen? Nein. Damals hat sich halt bei mir so entwickelt, dass ich mich in diese Person verguckt habe. Mhm. Und dann kam aber auch sehr relativ zügig von ihm die Aussage, dass er dann halt mal über 200 Kilometer halt weiter wegziehen wird. Mhm. Und aufgrund seiner Ausbildungsstelle, die er da annehmen wird, Und da war das dann für mich klar und habe dann angefangen, bei mir persönlich eine Mauer aufzubauen, gefühlstechnisch irgendwie komplett abzubauen, mich halt an den Gedanken abzugewöhnen. Das ist mir dann auch relativ gut gelungen. Ich meine, die Entfernung war ja unter anderem gegeben. Dementsprechend konnte man sich ja auch nicht aufziehen oder sonst irgendwas. Das okay. Hat dann natürlich dazu beigetragen. Noch verstehe ich das Doppelleben nicht. Ja, die Tatsache ist die, dass er sich jetzt vor kurzem bei mir geoutet hat und mir gestanden hat, dass er mich liebt. Mhm. Und das halt nach 3 Jahren. Und das ist so für mich, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite finde ich es toll, auf der anderen Seite habe ich auch Gefühle für ihn, kann die aber nicht so hundertprozentig wiedergeben. Moment mal, nochmal, was hat das mit deinem Doppelleben zu tun, wenn er sagt, ich liebe dich? Warum führst du ein Doppelleben? Ja, das ist für mich so dieses, ich möchte, auf der einen Seite möchte ich diese Beziehung haben und auf der anderen Seite möchte ich mich davon nicht loskratzen, das ist das für mich. Ach so, das heißt, du führst real kein Doppelleben, sondern das sind die beiden Seiten in dir. Genau. Ich verstehe. Also das wäre schon reizvoll für dich, mit ihm zusammen zu sein, eine Beziehung zu führen? Ja, weil es halt einfach auch irgendwo Klischee ist, sage ich mal nicht unbedingt, aber es ist halt irgendwo etwas, was sich eigentlich so ziemlich doch jeder wünscht. Ne? So eine Beziehung aus einer Freundschaft aufgebaut. Ja, das ist das Beste überhaupt, finde ich, weil das ganz solide Richtig. Ist. Auf der anderen Seite möchtest du dein wildes Leben auch nicht aufgeben. Richtig, genau. Weiß er von deinem wilden Leben? Das weiß er. Er hat selbst ein so wildes Leben. Kevin, wir haben uns vor ein paar Wochen haben wir uns gesehen auf dem CSD in Düsseldorf. Mhm. Und ja, in seinem Beisein habe ich dann mit 3 verschiedenen anderen rumgeleckt. Und ja, das fand er dann natürlich nicht so prickelnd und hat dann dementsprechend auch sehr schnell die Kurve gekratzt. Okay, es ist ja auch noch nichts entschieden, dass ihr zusammen seid. Richtig, genau. So. Ich finde, Kevin, dass du dich auf sowas mal einlassen solltest, wenn du den Typ gut findest und den, würdest du sagen, dass du ihn auch liebst? Zurzeit noch nicht, nein. Also Liebe ist für mich ein sehr hoher Begriff und ich kann das so noch nicht hundertprozentig wiedergeben. Das muss ich erst noch wieder aufbauen. Ja, ich glaube, du entfernst dich von der Liebesfähigkeit immer mehr, je promisker du lebst. Ich argumentiere jetzt nicht moralisch. Sondern ich argumentiere von der psychologisch. Ich habe genug Typen und auch sowohl hetero als auch heterosexuelle Männer in meinem Leben erlebt, die sehr, sehr promisk leben über Jahre und Jahre und Jahre. Irgendwann können die nicht mehr lieben und irgendwann können die sich nicht mehr einlassen auf einen Menschen. Bei dir ist es noch nicht so lange. Das sind jetzt ein paar Jahre. Vielleicht war es eine ganz gute Zeit. Du hast dich ausgetobt, verbunden mit höchsten Gefahren. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Versuche jetzt mal eine Weile dieses Leben, ein anderes Leben zu führen. Probiere dich doch aus. Du hast dich ja jetzt 3 Jahre ausprobiert. Versuche jetzt mal, wenn du den Typ gut findest, vielleicht entwickelt sich ja wirklich eine tiefe Beziehung. Und wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Aber lass dich doch mal drauf ein. Aber kappe dann auch radikal alle anderen Sachen. Und da wirst du sehen, ob du eine Sucht schon entwickelt hast. Ob du es kannst. Also ich hatte mal vor kurzem, vor 4 Monaten hatte ich mal eine kurze Beziehung und da hat sich dann bei mir sehr schnell entwickelt, dass der Sex bei dieser Beziehung halt nicht so toll war und habe dann angefangen auch halt ihm fremd zu gehen. Ne? Hast du denn mit diesem Mann, um den es jetzt geht, der seine Liebe dir gestanden hat, hattest du mit dem auch schon mal Sex? Ja. Und wie war das? Naja, also ich finde ihn jetzt nicht hundertprozentig reizvoll, sagen wir es mal so. Also er wäre eigentlich optisch gar nicht so wirklich mein Typ. Mhm. Also ich krieg Schmetterlinge im Bauch, wenn wir uns küssen. Also das ist, ich bin hin und weg und... Ach, immerhin das schon. Ja, das schon. Kevin, lass dich drauf ein. Mach es doch mal. Du hast ja nichts zu verlieren. Du hast nur zu gewinnen. Du hast vielleicht eine Liebe zu gewinnen. Und wenn du nach 6, 8 Wochen merkst, es geht nicht, ja, dann geht's halt nicht. Das rate ich dir. Ja. Und was ich dir wirklich nochmal ganz, ganz, ganz, ganz mit tiefer Überzeugung sagen will, weil ich Angst um deine Gesundheit und dein Leben habe, schütze dich. Und wenn du platzt vor Geilheit, schütze dich. Ich habe so viele schwule Jungs früher um mich herum wegsterben sehen, die genauso gelebt haben wie du. Das ist so schlimm, wenn ich das so Revue passieren lasse, was da für tolle Jungs gestorben sind. Mhm. Oder schwerst erkrankt sind. Aber ich will dir jetzt ich habe es jetzt ausführlich gesagt, das ist dein Leben, du trägst deine Verantwortung. Und was die Liebe anbelangt, versuch es. Versuch es einfach. Ja gut, aber indirekt spielt man ja dann auch so mit dem Feuer. Inwiefern? Naja, wenn das Ganze nach hinten losgeht, ne? Hat man ja auch diese Gefahr, diese Freundschaft auch irgendwo ganz zu verlieren. Gut, das Risiko muss ja eingehen. Das würde ich schon dann so sehen. Okay. Mehr kann ich sagen, Kevin. Ich wünsche dir alles Gute und die richtige Entscheidung für dein Leben wünsche ich dir. Das ist lieb, vielen Dank. Alles Gute. Ganz kurz noch, könnte ich vielleicht noch ein Autogramm haben? Sehr gerne, du legst bitte auf und wir rufen dich wegen deiner Anschrift nochmal zurück. Alles klar. Tschüss, danke. Kevin. Ciao. Tschüss. Hier ist Emma. Emma ist 32. Guten Morgen, Emma. Guten Morgen, Damian. Hallo, Emma. Um was geht's bei dir? Um was geht's bei mir? Ich bin jetzt vor ein paar Stunden aus dem Krankenhaus wiedergekommen. Oh. Und dann irgendwie so, weiß ich nicht, brauche jetzt irgendjemanden zum Reden. Weswegen warst du im Krankenhaus? Ich war schwanger und war gestern zu einer Routineuntersuchung. Da wurde halt festgestellt, dass das Baby halt nicht mehr lebt. Also es keine Herzaktivität mehr vorhanden ist. Und du hast jetzt dein Kind verloren? Ja, das Blöde ist halt, dass es schon das zweite ist dieses Jahr. In der wievielten Woche oder Monat warst du? Also es war jetzt so ganz früh in der 10. Woche. Aber wenn man sich ein Kind wünscht, dann spielt es auch keine Rolle, wann es ist. Mhm. Du sagst, das ist zum zweiten Mal jetzt passiert. Ja. In der wievielten Woche war das erste Kind? In der 8. Mhm. Wie ist es erklärbar? Was haben die Ärzte dir gesagt? Ja, die können ja nichts sagen. Das kann man ja nicht sagen, warum. Naja, es gibt keine Vermutung. Es gibt ja Laune der Natur und man könnte ja auch durchaus Untersuchungen machen. Das Problem ist halt, dass die Krankenkassen meistens diese Untersuchungen auch erst ab der 3. Fehlgeburt bezahlen, also die Kosten dafür übernehmen. Mhm. Wir haben es jetzt aber auch beschlossen, dass wir jetzt das nicht mehr in Anspruch ist, dass wir da jetzt nicht warten möchten. Und ich glaube, weil ich würde es ein drittes Mal jetzt überhaupt, glaube ich, auch seelisch, ich würde es gar nicht überstehen. Also das heißt, es wird jetzt eine Untersuchung gemacht, oder? Ja, die werden wir wohl dann privat übernehmen. Was wird denn da untersucht? Es können ja unterschiedliche Sachen sein. Das kann ja so etwas ganz Einfaches sein wie eine Blutgerinnungsstörung oder etwas, was noch viel irgendwie ein Mangel an irgendetwas, gut, ja. Und solche simplen Sachen, und das bezahlt nicht die Krankenkasse? Das wird erstmal nicht bezahlt. Das ist ja unglaublich. Also ich dachte, das wäre jetzt eine hochkomplizierte Untersuchung, die Tausende von Euro. Ja, klar, dann noch die Schilddrüse untersuchen und alles. Aber ich habe es ja auch, wenn ich die Rechnung kriege von der Krankenkasse, was der Angriff heute oder im Februar gekostet hat. Na gut, aber eine simple Blutuntersuchung mit den üblichen Blutwerten ist nun wirklich nicht so teuer. Ja. Okay, also das. Aber ist umfangreich vor allem, ja. Und zeitaufwendig ist es alles. Aber das hast du ja schon eingeleitet? Die haben dir schon Blut abgezapft im Krankenhaus jetzt oder wie? Ja, im Krankenhaus machen die ja sowieso nicht. Also entweder man hat eine gute Frauenärztin, die dann das machen. Mhm. Aber du bist jetzt entschlossen und du musst es wahrscheinlich jetzt auch sehr, sehr bald machen, umgehend machen, oder? Ja, und wir haben jetzt auch, also so blöd das jetzt auch klingt, aber wir haben uns wirklich schon seit gestern damit auseinandergesetzt, dass wir irgendwas machen müssen, weil wir wollen jetzt auch nicht jetzt alles begraben, alle Wünsche, die man hat, weil... Du sprichst immer von wir, ich gehe davon aus, dass du von deinem Partner sprichst. Ja. Ist der jetzt auch bei dir? Nein, der kann leider nicht bei mir sein, das ist halt das Tragische. So. Er arbeitet ja im Ausland, Augenblick hat er ein Projekt im Ausland und dementsprechend schafft es einfach von morgen früh nicht hier zu sein. Und das ist für uns beide auch eine Tortur gewesen, diese vergangenen 24 Stunden. Weil das heißt, er konnte dir nicht beistehen im Krankenhaus? Ja, das war, glaube ich, für ihn viel schlimmer, also wie für mich jetzt alles. Irgendwie habe ich das Gefühl. Hast du denn einen guten Gynäkologen? Ja. Und was rät der Arzt dir? Sie hat es mir versprochen, dass sie auf jeden Fall was unternehmen. Mhm. Dass sie jetzt nicht mehr wartet, bis sonst noch irgendwas passiert. Wie lange liegt denn die erste Fehlgeburt zurück? 4 Monate? Quatsch. Doch. 4 so nacheinander war das jetzt? Ja. Oh. Ja, ich habe es mir heute auch, glaube ich, Vorwürfe gemacht. Vielleicht hätte man warten können, aber das ist manchmal ja so, wenn man erstmal zu lange versucht, ein Kind zu bekommen und es funktioniert nicht, ja? Wie lange habt ihr das denn schon versucht? Also davor, wir hatten, also ein Wunsch ist aufgekommen, so vor 2,5 Jahren. Mhm. Und dann ein Jahr fingen wir wirklich intensiv uns damit aber auch wirklich, also mit allen möglichen Lektüren und alles, was es gab, irgendwie darauf zu, einzuschießen, sage ich jetzt mal. Also wirklich alles zu versuchen. Mhm. Und ja, und dann hat es nicht geklappt und dann auch und dann immer noch nicht. Und dann gab es im Januar, habe ich das erste Mal positiv getestet. Das war ja wirklich, das war ja so toll. Wie hast du es aufgenommen, als die erste Fehlgeburt dann stattgefunden hat? Wie war das für dich? Ich muss auch dazu sagen, dass das erste Mal war es ein bisschen kompliziert. Und zwar, weil es ja von Anfang an etwas nicht gestimmt hat, schon so, also wirklich so ganz von Anfang an. Mhm. Die Ärzte haben vermutet, dass es vielleicht 2 Fruchtblasen sind. Mhm. Mhm. Und also warst du schon so ein bisschen vorgewarnt? Dass, ja, das war schon, sah schon alles nicht so ganz rosig aus von Anfang an. Mhm. Und dann so Hämatombildung, die dann auch immer geblutet haben. Mhm. Aber als es dann passiert ist, wie hast du es empfunden? Wie habe ich es empfunden? Genauso wie jetzt. Ich fühle mich, es klingt jetzt so grässlich, aber ich fühle mich so, also ich fühle mich jetzt irgendwie so gar nicht so als Frau. Das ist ganz komisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt heute dir noch schlechter geht, wenn man das zum zweiten Mal durchmacht. Ja. Dass man dann noch angeschlagen ist und noch trauriger ist und noch verzagter ist, was die Zukunft anbelangt. Auch so, mir ist das auch so peinlich. Ich meine, das kann sich keiner vorstellen, was ich im Krankenhaus für ein Theater veranstaltet habe. Was hast du denn für ein Theater? Also jetzt nicht vulgär oder sonst ist es auf diese Art und Weise und gar kein Fall, aber ich habe so einen richtigen Hysterieanfall gehabt. Es ist mir echt, jetzt wenn ich so ein bisschen zu mir komme, ist mir das echt alles so ein bisschen peinlich. Hast du geschrien, rumgeschrien? Ja, ich habe mich überhaupt nicht eingekriegt. Als klar war, dass es eine Fehlgeburt ist. Ja, und vor allem jetzt unmittelbar, bevor sie mich dann in den OP geschoben haben. Mhm. Also da habe ich irgendwie, das tut mir echt, weil das war, irgendwie ich bin ja eigentlich auch sehr rational, so mein Denken. Mhm. Aber da hat sich irgendwie so mein Gehirn von meine Gefühle irgendwie voneinander verabschiedet. Ja, aber das kann man ja auch verstehen. Wenn du es einmal schon mitgemacht hast und du hast jetzt Hoffnung, dass es funktioniert und dann liegst du im Krankenhaus und man sagt dir, es geht wieder nicht, dass man da mal durchdreht, finde ich nicht schlimm. Und das werden dir die Ärzte und die Krankenschwestern auch nicht übel genommen haben. Nein, ich weiß es aber. Wie war das denn? Du wurdest dann in den OP geschoben und was haben die genau da mit dir gemacht? Ja, dann habe ich eine Vollnarkose gekriegt und Gott sei Dank nicht weiter mitbekommen. Und dann gab es eine Ausschabung oder wie? Ja, ja, dann wird ja. Mhm. Ja. Und als du dann aus der Narkose aufgewacht bist, wie hast du dich da gefühlt? Wie man sich da fühlt, das kann man gar nicht beschreiben. Ich glaube, da fühlt man sich so auf einmal, man fühlt sich echt ganz leer und verwortwörtlich. Warst du alleine? Ja, also da war ich im Aufwachraum, ist man alleine. Da hatte ich ja den zweiten Ausbruch. Der Gefühle. Ach so, es ist wieder passiert. Ja, also sobald ich aufgewacht bin, ging das Theater wieder los. Ich glaube, das können alle Frauen sehr, sehr gut nachvollziehen, Emma, was du gerade durchmachst, die eben auch so etwas schon erlebt haben. Es gibt ja viele, viele Frauen, die das schon erlebt haben oder auch Paare. Ich weiß es. Ich bin ja auch in so einem Forum, da schreibe ich mir auch mit anderen. Das tut mir auch ganz gut. Aber du darfst dir aber überhaupt gar keine Vorwürfe machen oder diese Gefühle direkt zur Seite schieben, dass du dich nicht als vollwertige Frau fühlst oder dergleichen. Das ist jetzt verständlich, da alles noch so frisch ist. Aber ich hoffe, dass das wird dein Partner dir ja auch so gesagt haben, dass er dich genauso liebt. Ja, selbstverständlich. Natürlich. Und mit Sicherheit werdet ihr einen neuen Versuch unternehmen. Aber ich finde sehr richtig, dass ihr jetzt die medizinischen Untersuchungen erstmal durchführen lasst, um zu sehen, vielleicht wo die Ursache liegt. Und dann ist man ja schon beruhigter, vielleicht kann man die Ursache beheben und dann geht man entspannter in das nächste Mal rein. Ja, meistens immer ganz einfach. Mhm. Also ich habe es jetzt irgendwie, ich habe es ja auch noch Hoffnung. Ich habe es vorhin so überlegt, wenn ich diese Hoffnung jetzt nicht mehr hätte oder diesen Wunsch, also der so akut ist, ja, also was heißt akut, der so präsent ist, dann, aber ich meine, das Schlimme daran ist, ich habe auch das Gefühl, dass ich nur auf diese Art und Weise es überhaupt schaffe, jetzt wieder aus meinem tiefen Loch rauszukrabbeln. Mhm. Also, erstmal ist wichtig, morgen sagst du, kommt dein Freund zurück. Ja. So, das ist schon mal super. Dann ist gut, dass du bei uns angerufen hast, wenn du im Moment keinen Menschen hast, mit dem du darüber sprechen kannst oder in der Nacht jetzt mit niemandem darüber sprechen kannst. Jetzt wird dich meine Psychologin nochmal anrufen. Das heißt, ihr könnt auch nochmal ausführlich sprechen und sie wird dir sicher auch noch ein paar Tipps an die Hand geben, wo du vielleicht, wenn es nächste Woche noch schlimm ist, dass du dir noch vielleicht für einige Sitzungen psychologische Hilfe von irgendwo holen kannst. Ich glaube aber, es ist schon sehr viel damit geholfen, wenn dein Freund morgen kommt. Ja, das glaube ich, wenn wir dann wieder zusammen sind, dann genau. Wird er denn, die Welt wieder in Ordnung. Genau. Muss er denn Sonntag oder Montag wieder weg? Wir hoffen es nicht. Also er versucht dann noch ein paar Sachen zu organisieren. Ah ja. Es ist ja manchmal nicht so einfach, wenn man dann, also ich verstehe das ja, es ist ja auch, es gibt Menschen, die können mal vielleicht für eine Woche oder zwei irgendwie mal kurz weg, so. Aber es gibt ja manchmal Berufe oder was man macht, da kann man nicht eben mal alles stehen lassen. Umso wichtiger, wenn dir meine Psychologin gleich noch ein paar Anlaufstellen gibt, falls du allein sein solltest oder vielleicht könnt ihr auch zusammen hingehen, wenn dein Freund noch da ist am Montag, dass ihr euch da auch noch die entsprechende Hilfe sucht. Ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute, Emma. Und ich hoffe, dass diese traurige Zeit bald vorbei ist und dass eine sehr schöne Zeit kommt mit der Erfüllung deiner Wünsche. Ich danke. Ich bin guter Dinge. Es wird sich schon fügen, alles. Ich wünsche es dir von Herzen auf jeden Fall. Vielen Dank. Jetzt legst du bitte auf und die Alexandra ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute. Ja, gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Und wir haben 1.37 Uhr und das ist jetzt die Zeit für Sven. Und Sven ist 40. Guten Morgen, Sven. Hi. Hi. Hallo, Sven. Hi. Um was geht's? Ja, ich bin 40. Ja, ich wohne auf Fehmarn. Oh, auf der schönen Insel Fehmarn. Genau. Da fahre ich immer rüber, wenn ich nach Lappland fahre. Echt? Okay. Und meine Frau hat mich vor 4 Wochen verlassen. Ach du je. Ja. Vor 4 Wochen? Genau. Nach wie viel Jahren des Zusammenseins? 10 Jahre. Oh. Genau, und Fehmarn war unser Neuanfang und ja. Ich hab's jetzt nicht verstanden, was du gesagt hast. Du warst? Nach 10 Jahren Ehe. Ja. Und ja. Vor 4 Wochen verlassen. Warum hat sie dich verlassen? Oh, die Liebe reicht nicht aus und ja. Und so weiter und so fort. Mhm. Ja, ich meine, und so weiter und so fort, da muss ja noch mehr sein. Ja, mittlerweile heißt es ja, sie ist mit einem Kollegen zusammen von mir und ja, sie ist ausgezogen hier spontan und ich sitze momentan allein mit meinem Hund hier und... Ihr habt keine Kinder? Nee. Ja. Nee. Ja. Hat sich das denn schon abgezeichnet? Sie sagt, seit einem Dreivierteljahr ist unsere Ehe schon kaputt, aber ich habe es nicht gemerkt. Das war die Liebe meines Lebens und ich habe immer gesagt, ich heirate nur einmal und ja. Und momentan, also... Ja, also ich kann nicht mehr, ich bin am Ende. Von mir steht ein Glas voll mit Tabletten, mit Wasser und ich bin am Ende. Meine Familie hilft mir zwar, wo es geht, aber das ist so viel gerade alles. Habe ich das gerade verstanden? Du hast aber nicht die Tabletten da liegen, oder wie? Nee, aber heute ist wieder so ein Tag, ich hab das aufgelöst im Wasser, das steht vor mir, weil ich einfach das... Ich verkraft es einfach nicht. Ja, das meinte ich jetzt gerade. Das heißt, da vor dir steht ein Wasserglas mit aufgelösten Tabletten. Genau, weil ich es einfach nicht verkrafte. Ich fühle mich einfach alleingelassen und ich sitze allein da mit dem Hund und meine Frau verlässt mich nach 10 Jahren und zieht einfach spontan aus mit ihrer Kleidung und die Insel war unser Neuanfang und ja, und ich bin einfach nur alleine. Meine Familie ist zwar für mich hier da, meine Eltern wohnen hier auf der Insel, aber letztendlich, ja, ich fühle mich allein und Steht dieses Wasser tatsächlich vor dir im Moment? Ja, also im Wohnzimmer auf dem Tisch, ja. Ja, steht da. Ja. Aufgelöst. Aber Ich habe nichts genommen, weil aber ich, ja, wie gesagt, meine Kraft fehlt und ja. Hast du ein Handy? Telefonieren wir mit dem Handy? Nee, mit Fischnetzkran. Ah ja. Nein, ich frag dich deshalb, ich würde gerne mit dir zusammen das Glas wegschütten gehen. Geht das mit deinem Telefon? Natürlich, ich, ja. Geht das? Ja. Kannst du mal in das Wohnzimmer gehen? Reicht die Schnur so lange? Nee, ich hab kabellos. Also kabellos, umso besser. Ja, ich Fischnetz kabellos. Dann geh mal ins Wohnzimmer und geh zum Glas. Ja, bin ich schon. Bin ja, ich schon. Nimm's mal in die Hand und geh jetzt ins Badezimmer oder in die Küche und ich will's schütten hören. Ich will's klickern hören. Okay, ja, wie soll ich es machen? Okay, aber ja. Okay. Ist es weggeschüttet? Ja. Sehr gut. Sven, ja. Du hast all mein Verständnis und mein Mitgefühl, wenn man nach 10 Jahren verlassen wird. Ist das ein absolut grauenhafter Schlag. Das ist wie ein Tod, wie ein kleiner Tod, der man stirbt. Ja. Aber das darf nicht dazu führen, dass du dir das Leben nimmst. Nein, aber ich habe keine Kraft mehr. Das verstehe ich. Ich habe so viele Freunde, die mich unterstützen und alles Mögliche, aber ich habe innerlich, ich bin irgendwas in mir ist abgestorben. Ich schaff das nicht. Hast du denn in den letzten Wochen nochmal mit ihr gesprochen? Ja, für 2 Tage, für 3 Tage. Sie ist ja immer hier wieder und holt ihre Sachen und zieht und geht halt weg. Und ich war vor 2 Wochen in der Klinik, weil ich hatte von der Arbeit her, ich habe einen kleinen Zusammenbruch gehabt, so nervlich. Und da kommt halt immer mehr raus. Dann habe ich den Laptop mal geguckt und da steht halt dran und im Google auch, wie trenne ich mich am besten von meinem Partner, wenn er psychologische Betreuung ist, so wie ich jetzt. Das war alles geplant. Wenn sie dann zu dir kommt, was sagt sie dann? Wie redet ihr miteinander? Ja, ich versuche normal zu reden, aber sie ist halt irgendwie, sie ist halt so, ist kalt. Ich kenne sie halt nicht mehr. Mhm. Und das Schlimme war halt, sie hat ihre Kleider geholt und ihre Badsachen geholt, ihre Kosmetikartikel mit dem Auto von meinem Kollegen. Und ja, das ist. Und sie wohnt jetzt wo? Das weiß ich nicht. Das weißt du irgendwo auf der Insel, aber. Mhm. Ich sage, Sagt sie denn so ganz, ganz definitiv, es ist vorbei? Ja. Also es gibt keine Hoffnung mehr. Sie möchte die Scheidung alles und. Also nicht Trennung auf Zeit, sowas, sondern die Liebe ist vorbei. Sie hat sich getrennt schon, wo ich in der Klinik war. Also sie hat immer gesagt, nein, die Gefühle reichen nicht aus. Ich habe das jetzt gerade akustisch nicht verstanden mit der Klinik. Du warst in der Klinik, da wart ihr da schon? Da wart ihr noch nicht getrennt. Nee. Warum warst du in der Klinik? Weil mir das nervlich immer so mit der Arbeit und so, dann muss ich halt in die Klinik und dann die päppeln mich auf irgendwie, wenn es alles zu viel ist und weil da war schon mit der Ehe so ein bisschen Stress. Ich tue mich so ein bisschen schwer mit deinem Dialekt. Du hast aber kein norddeutsches Dialekt. Nee, ich komm ursprünglich aus Stuttgart. Siehst du, was Süddeutsch ist, genau. Ich bin Schwabe, genau. Ja, genau. Sie hat sich in der Klinik schon von mir getrennt. Und es war schon der falsche Zeitpunkt. Mhm. Und ich habe es halt schon geahnt, dass da irgendwas ist. Und jeder ahnt es, aber keiner redet halt mit mir was. Oder jeder will mich schützen oder so. Aber wir halten mal fest, deine Eltern wohnen auch auf der Insel. Genau. Du hast ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die unterstützen mich, wo es geht. So, ist schon mal ein dickes Plus. Ich halte es nur mal so fest. Tröste dich nicht grundsätzlich aus deinem Unglück, aber ist ein Plus. Hast du noch Geschwister? Ja, eine Schwester in Stuttgart. Ach so, okay. Ja. Aber du hast auch Freunde auf der Insel. Ja, Arbeitskollegen und so, ja. Auch einen guten Freund? Nee, nicht wirklich. Also sind die nächsten Menschen sind deine Eltern? Ja, aber die möchte ich nicht belasten. Aber die wissen Bescheid? Ja, die wissen gerade, wie es mir geht, ja. Ja. Sind die Eltern noch fit und gesund? Einigermaßen, aber ich schaue uns ja auch, wo es geht. Ja, aber ich finde, in so einer, das ist ja eine ganz extreme Situation, in der du gerade bist. Da kannst du. Aber das sieht keiner. Ich habe keine Kraft und ich möchte auch nicht mehr. Nee, Sven, so kann man nicht mit einem Liebeskummer umgehen. Du musst aber das habe ich vor 3 Wochen auch schon gemacht. Da habe ich mir ein Messer in meinem Arm angesetzt. Ja, das ist doch irre. Man schmeißt wegen Liebeskummer sein eigenes wertvolles Leben nicht weg. Ich rede das nicht klein. Ich respektiere, was du gerade durchmachst. Das ist ganz schlimm, das weiß ich. Aber indem man da sitzt und sagt, ich halte es nicht aus, wird es immer noch schlimmer. Du musst jetzt auf die Zähne beißen. Das ist eine verdammt harte Zeit. Und ich sage dir, du bist ein erwachsener Kerl, das weißt du auch. Ich weiß. Nach einer gewissen Zeit wirst du wieder Land unter die Füße kriegen. Aber da musst du auch gegensteuern. Indem du, ich sag's mal ganz böse jetzt, indem du jammerst, kannst du nicht dagegen steuern. Und wenn du das Glas mit Tabletten vollmachst, ist das Schlimmste, was du überhaupt machen kannst. Aber sie lässt mir allein mit dem Hund, mit allem. Ja, das ist jetzt ganz schlimm, ich weiß. Aber es gibt jetzt auch, offensichtlich ist es ganz definitiv, sie will dich nicht mehr. Nein, aber ich traue mich ja gar nicht mehr auf die Straße. So. Warum? Warum? Sie lebt ein super Leben hier mit dem Neuen oder was weiß ich. Ja. Und ich verstecke mich. Ja. Du musst jetzt eine Strategie entwickeln, dass du dich ablenkst, Sven. Wenn du jetzt zu Hause sitzt und dich besäufst, hast du auch ein bisschen getrunken heute Abend? Ja, 2 Bier, Mann. Ne? Ja. Aber. Okay, wenn du alleine bist und dich betrinkst oder alleine bist und in dich im Schmerz suhlst, wird's nur schlimmer. Versuche etwas zu unternehmen. Geh zu deinen Eltern. Sag denen, du kannst da dich auch mal ausholen bei den Eltern. Mensch, das sind deine Eltern. Das werden die auch verstehen, wie schlimm das ist. Versuche mit Kumpels was zu machen. Unternimm was. Ablenkung und Betäubung. Versuche so wenig wie möglich, du denkst schon genug daran, aber versuche so viel wie möglich das wegzudrängen. So haben wir alle Menschen, die ich, meine Person eingeschlossen, alle, die jetzt hier zuhören, so haben wir es immer wieder versucht, durch so schlimme Zeiten zu kommen. Und es gelingt irgendwann. Es wird irgendwann gelingen. Das kannst du dir jetzt noch nicht vorstellen, ich weiß. Ich schaff das nicht. Doch, du schaffst es. Nein, Mann. Nein. Ja gut, dann schaffst du es nicht. Was heißt das denn? Willst du sterben? Ja. Ja, super. Ja, was heißt sterben? Ja, das ist auch. Ja, so kann man sich natürlich auch aus dem Staub machen, wenn mal das Leben in große Stürme gerät. Und dein Leben ist gerade in einem großen Sturm. Da sagst du gleich, ich will nicht mehr leben. Na super. Ich garantiere dir, wenn wir beide uns in 2, 3 Jahren nochmal unterhalten, dann wirst du sagen, was war ich bescheuert damals, was ich da geredet habe. Natürlich will man nicht mehr leben. Das geht jedem von uns so, der Liebeskummer hat. Aber das darf man doch nicht real umsetzen wollen. Da muss man doch nach vorne gucken. Du bist gesund. Bist du ein gesunder Mann? Ja. Hast du eigentlich ja. Eigentlich ja. Ein großes Glück, ein großer Wert. Ja, ich weiß. Hast du einen Beruf? Ja, natürlich. Ich bin momentan krankgeschrieben. Ich kann noch nicht arbeiten. Okay, was machst du das gerne, was du machst? Ja, eigentlich schon. Ja, gut. Ja. Also du hast einen Beruf. Du hast deine Eltern leben, die dich lieben. Du bist gesund. Du bist erst 40 Jahre alt. Du kannst noch 50 Jahre leben. Ja, aber ich habe die Frau meines Lebens verloren. Ja, das finde ich auch ganz, ganz schlimm, Sven. Das will ich auch gar nicht kleinreden. Und es nimmt mir aus meinem Körper alle Kraft, wo ich immer hatte. Glaube ich. Und seit den letzten 4 Wochen geht bei mir gar nichts mehr. Ja, das wird auch noch eine Weile so sein. Ich bin innerlich gestorben. Ja, aber du wirst auch wieder leben. Mein Gott, das sind erst 4 Wochen. Du warst mit der Frau 10 Jahre zusammen. Was sind da läppische 4 Wochen? Nichts ist das. Nee, aber ja. Du wirst noch viele Wochen leiden. Aber du musst nach vorne schauen, sonst gehst du unter in dem ganzen Schmerz. Ja. Sven, und wenn du das, ich sag dir das jetzt so heftig, weil ich will dich aufrütteln. Wenn du das nicht alleine schaffst, ich weiß nicht, wie das in Fehmarn ist, dann wir gucken gleich mal nach, dann such dir von außen noch Hilfe. Habe ich schon, aber die haben Angst, alle keine Termine frei, die Psychologen. Ich schaff das nicht. So, dann kannst du dich auch einweisen lassen in eine Klinik. Das geht auch, wenn es überhaupt nicht mehr geht. Du kannst in eine Notaufnahme gehen. Wir erklären dir das jetzt alles gleich mal, was du machen könntest. Ja. Und das musst du mir versprechen, wenn du das Gefühl hast, es geht überhaupt nicht mehr. Wenn du kurz davor bist, die Tabletten wieder in das Wasser zu werfen, dann unternimm das, was meine Psychologin dir gleich sagt. Versprichst du mir das? Ja. Ich möchte so gern mit dir nochmal in einem halben Jahr sprechen. Ja. Versprichst du mir das auch, dass wir vielleicht so vor Weihnachten nochmal telefonieren, im Dezember? Ja, ich versuch's, aber ich habe momentan einfach, ich habe mich von meinen Freunden verabschiedet, alles. Ja, ja. Ich habe Ich habe keine Kraft mehr. Du weißt, ich hab dir jetzt da schon genug drauf geantwortet. Ich möchte nur eine Vereinbarung mit dir treffen. Ja. Ich möchte gerne mit dir im Dezember nochmal sprechen. Und dafür meldest du dich bitte per Mail, da kommst du am besten durch. Und dann bin ich gespannt, was wir reden werden. Okay. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und die Alexandra, meine Psychologin, ruft dich zurück. Alles klar. Ne? Kurz auflegen und dann wirst du zurückgerufen. Okay, danke schön. Ich wünsche dir viel Kraft. So. Danke schön. Tschüss. Ciao. Und hier ist der Johannes. Der Johannes ist 63. Guten Morgen, Johannes. Guten Morgen, Dom, Jan. Hallo, Johannes. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht's, ich bin in eine Schuldenfalle reingekommen. Eine Schuldenfalle? Eine Schuldenfalle, ja. Ja. Ich habe eine Rente von rundgerechnet ca. 630 Euro. Ja. Muss Miete über 400 Euro bezahlen. Oh. Hinzu kommt Strom, Gas noch über 200 Euro. Telefon sind auch immer ungefähr 60, 70 Euro. Und da reicht schon das ganze Geld nicht mehr aus. Da habe ich noch kaum noch Geld für Unterhalt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil da stehen dir doch Zuschüsse zu. Ja, richtig. Die habe ich auch schon beantragt, aber da muss ich natürlich auch drauf warten, bis ich die dann bekomme. Wie lange geht denn diese Situation so, dass du 630 Euro Rente kriegst? Seit wann? Ich bin in Frührente bin ich gegangen, also wegen meiner Krankheit. Ich habe Diabetes. Mhm. Und ich habe schlechte Augen. Mhm. Also ich habe im rechten Auge kann ich nur noch 10, am linken Auge nur noch 20% sehen. Mhm. Ich wurde auch schon daran operiert, aber es hat nichts gebracht. Da bin ich auch zu 90% bin ich schwerbehindert. Aha. Aber die Frage war, seit wann du diesen Betrag bekommst, 630 Euro, seit wann? Den bekomme ich jetzt seit 3 Jahren. Ja, aber warum hast du nicht früher schon versucht, die Dinge zu beantragen? Ich habe ja damit nicht gerechnet, dass ich irgendwie Diabetes habe. Nein. Ich habe gerade gesagt, dir stehen ja Zuschüsse zu. Ja. Und da hast du gesagt, ja, das hättest du jetzt beantragt. Warum hast du es nicht schon früher beantragt? Ich hatte früher noch etwas mehr Geld dabei gehabt. Und das hat natürlich auch notarlos geklappt. Okay, du kamst später auch mal Reparaturen kamen dran. Okay, du hast es also versammelt. Du hättest es früher beantragen können. Ich hätte schon früher beantragen müssen, ja, ich oder verstehe. Können, ja. Wie ist denn die Situation jetzt im Moment? Du hast so wenig Geld, du kannst doch gar nicht existieren. Nein, überhaupt nicht. Momentan habe ich fast Grundrente, ca. 2000 Euro habe ich Schulden. Wie lebst du in deiner Wohnung? Wie sieht's da aus? Ja, in meiner Wohnung momentan ohne Strom, ohne Gas. Ohne Strom und ohne Gas? Haben sie dir schon abgedreht? Das heißt, haben sie schon abgedreht. Du sitzt jetzt im Dunkeln, während wir miteinander telefonieren. Während wir telefonieren, sitze ich im Dunkeln, ja. Das Telefon hast du... Okay, das Telefon... Das Handy lade ich beim Nachbarn, lade ich auf. Und ich hatte vorher schon mal über das Treppenhaus dich angeschlossen, aber da bin ich später aufgefallen... Und da kann ich es nicht mehr machen. Und der Handyvertrag? Ich habe keinen Vertrag. Also ich habe eine Privatkarte, habe ich drin. Verstehe. So, das ist ja schon mal eine dramatische Situation. Du kein Gas und kein Strom. Das ist ganz schlimm. Seit wann jetzt schon nicht? Das geht jetzt rund circa schon seit ungefähr 6-7 Wochen. Seit 6-7 Wochen? Ja. Und wie machst du das mit Lebensmitteln und Essen und Einkaufen? Ja, ich kann nur etwas an Lebensmitteln einkaufen, etwas an Müsli, dann etwas zu trinken, Haferflocken, das heißt, Marmelade, ein bisschen Brot. Das heißt, da ist immer nur sehr wenig bei dir zu essen. Richtig, ja. Letztendlich gehe ich davon aus, dass du auch oft hungrig bist. Sehr sogar, ja. Ich kann mir ja nichts Warmes kochen, geht ja gar nicht. Wenn ich keinen Strom habe, gar nichts. Wann hast du denn diese Beihilfen beantragt? Das liegt jetzt rund circa schon 2-3 Monate zurück. Hat man dir gesagt, wie lange das dauert, bis das durch ist und genehmigt ist? Ja, konnte ich nicht genau sagen. Mhm. Das wird ihm etwas dauern. Was ist denn so mit deinen, gibt es Verwandte oder Freunde, die dir helfen könnten? Ich habe noch Schwester und die können mir auch nicht helfen, weil sie ihr Haus umgebaut haben und da können sie mir auch nicht weiterhelfen. Mein Neffe, der kann, also kann nur mit 40 Euro unterstützen im Monat. Verstehe. Aber das ist ja ein unhaltbarer Zustand. Ja, hast du bei der Diakonie zum Beispiel, bei den Kirchen, im Sozialamt, hast du nachgefragt? Hast du Alarm geschlagen? Ich habe schon mal nachgefragt, ja. Also aber ich geht natürlich auch schon mal, ich war jetzt bei der Tafel, wollte ich auch erstmal hinfahren, aber die ist circa 6-7 Kilometer von mir weg. Mhm. Und da muss ich noch ein bisschen weiter laufen dann auch. Mhm. Und da weiß ich natürlich nicht, wie ich das irgendwie körperlich dahin schaffe. Genau, da du ja noch ein kranker Mann bist. Richtig, ich bin ja auch schon zusammengebrochen. Ich war über Pfingst, war ich im Krankenhaus drin. Mhm. Ich bin ganz erschüttert, was du erzählst, Johannes. Ich bin sicher, dass es Wege gibt und Mittel gibt, dass man dir auch schnell unter die Arme greift. Ich habe ein bisschen die Sorge, dass du das noch nicht wusstest, wohin man da gehen soll und wie man das macht. Auf jeden Fall verspreche ich dir, dass wir uns hier im Hintergrund schon mal jetzt intensiv schlau machen. Bitte auch noch mein Publikum, uns vielleicht sehr schnell zu mailen, was ihr so an Ideen und Hinweisen habt. In welcher Stadt wohnst du? Ich wohne in Duisburg. In Duisburg, okay. Also alle Leute aus dem Pott, wenn ihr jetzt Ideen habt, was man machen kann oder generell, meldet uns bitte. Wir werden den Kontakt dann zu dem Johannes herstellen. Ich kann ja nicht, im Internet komme ich ja nicht rein. Bitte? Im Internet komme ich ja nicht rein. Nein. Wenn wir gute Informationen haben, rufen wir dich an. Wir können dich doch auf diesem Handy anrufen, ne? Ja, das geht, ja. Genau. Aber ich bin nicht immer darauf zu erreichen. Ne? Genau. Wir werden das schon hinkriegen. Ich möchte nochmal auf das Essen zurückkommen. Wie viele Mahlzeiten am Tag isst du denn dann überhaupt, wenn du nur so wenig hast? Als Diabetiker müsste ich 3 Mahlzeiten haben. Müsstest du? Müsste ich, ja. Und wie viel hast du? Manchmal nur 2, manchmal auch nur 1. Was machst du denn, wenn du da abends im Dunkeln in deiner Wohnung sitzt? Du kannst kein Fernsehen gucken, du kannst keine Radio hören. Ich kann keine Zeitungen lesen. Nichts. Was machst du denn dann in der Wohnung im Dunkeln? Ich kann ja nichts machen. Ich kann nur früh zu Bett gehen, wenn es jetzt im Sommer noch hell ist, 9:30, 10 Uhr zu Bett gehen. Mhm. Die einzige Möglichkeit. Nun ist die Situation ja wirklich sehr, sehr bedrückend. Wie geht es dir seelisch dabei? Ziemlich schlecht. Das glaube ich. Ich bin viel am Weinen. Mhm. Zumal ich auch vor circa 3 Jahren meine Mutter verloren habe. Die habe ich über 10 Jahre habe ich sie hier zu Hause gepflegt. Mhm. Was hast du früher beruflich gemacht, Johannes? Ich war Einzelhandelskaufmann. Also einen ganz normalen Beruf, ein normales Berufsleben. Ganz normalen Beruf. Und auch richtig. Ganz normal gelebt, eben mit einem normalen Einkommen. Richtig, ja. Insofern erlebt man das wahrscheinlich auch jetzt als sehr, sehr schlimm, was dir gerade widerfährt. Richtig. Jetzt bist du älter und bist auch noch krank und hast deine Mutter gepflegt und so ist die Situation. Ich war 10 Jahre war ich arbeitslos. Mhm. Aber auch nichts mehr bekommen. Wie groß ist deine Wohnung? Die ist ca. 80 Quadratmeter. Oh, eine große Wohnung. Ja. Ja. Aber da muss ich raus hier. Ja, das wird das nächste Problem dann werden. Ja. Johannes, also wir werden uns jetzt gleich für dich schlau machen, was in unserer Macht steht, wohin du gehen könntest, was man unternehmen kann. Das Publikum, wie ich euch kenne, ihr werdet auch Ideen haben, bitte mailt uns domian@wdr.de. Wir leiten alles weiter an Johannes. Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen, Johannes, dass es schnell besser wird und dass du zumindest so die Grunddinge wieder bekommst, wie Strom und Gas und dass du dir ordentlich was zu essen kaufen kannst. Ja. Du legst bitte auf und entweder wir melden uns auf jeden Fall gleich nochmal bei dir und alles Weitere besprechen wir dann im Hintergrund. Ja, ist in Ordnung. Alles Gute von Herzen. Gut, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. In der Technik. Ihr Lieben, heute Nacht Dennis Eickmeier und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, auch morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt immer ab 0 Uhr anrufen, unter der bekannten Telefonnummer oder natürlich mailen domian@wdr.de. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und wir sehen uns morgen wieder um 1 Uhr. Bis dahin. Tschüss.